Sois souhait que la trique sort. Sois les soyeurs que rache. Les choses sont que grand. Ouais. Les choses sont que grand. Manchmal fehlen dann Sachen und der findet sie im Netz. Das macht ihn dann ganz traurig, wie normal die alle sind. Fängt an sie zu verfluchen wegen Socken und Turbostat. Macht ja kein Hehl draus, das meiste ist nur Müll. Ich nicht bei eBay, Gott wird hier dann take it all. Zwei Züge wird gewaschen, nicht auf Sockel grau. Nicht auf Sockel grau. Manchmal auch alte, abgelegte Panzerfahrzeugteile. Oder leere, abtelefonierte Handykarten. Manchmal auch alte Taschentücher benutzt. Kauft es nicht bei eBay, Gott sei Dank, oder trägt es auch. Zwei Züge hat gewaschen, nicht auf Sockel drauf. Nein, nicht auf Sockel drauf. Dankeschön. Ein Text, der auch von dir sein könnte.